Kapitel 4. Es war irgendwie ein seltsames Gefühl, auch wenn sich nicht wirklich etwas geändert hatte. Es war das gleiche Polizeirevier, das er schon seit nun knapp 20 Jahren seinen Arbeitsplatz nannte. Mit den gleichen Kollegen, die er jeden Tag sah. Es war ein Mittwoch wie jeder andere, aber dennoch war sein Magen ganz flau, als Adam die Treppen zum Büro hochstapfte. Vielleicht lag es daran, dass er Vincent gestern Abend von seinem Entzug erzählt hatte. Ein Geheimnis, das er nun schon seit fast 4 Wochen mit sich herumschleppte. Nicht mal seine Kinder wussten davon. Und dann hatte er es einfach so am Telefon zu Vincent ausgeplaudert. Aber ehrlich gesagt, wenn es jemand wissen sollte, dann er. Er war der Grund, weshalb Adam in erster Linie mit der Therapie angefangen hatte. Und er war auch die Motivation an beschissenen Tagen. Wenn Adam an den Moment im Auto zurückdachte, wurde ihm noch heute schlecht. Er wusste nicht, was ihn damals besessen hatte, so zu reagieren, Vincent weh zu tun und dann in den nächsten Tagen und Wochen den Schmerz, die Verachtung und die Angst in seinen schönen blauen Augen lesen zu können. Aber was auch immer Adam da geritten hatte, er musste es loswerden, dringend. Aber diese ganze Kaffeesache, ja, das hätte anders laufen können. Ehrlich gesagt hatte er sich vorher nicht recht überlegt, wie es hätte enden sollen. Er hatte mal ein Gespräch zwischen Vincent und Marian überhört, wo sie über ihre Kaffeegewohnheiten gefachsimpelt hatten. Und ja, Adam hatte es sich eben gemerkt und dann aus einer Laune heraus am nächsten Morgen eine Tasse mehr gemacht. War ja auch kein Verbrechen, netter Kollege und so. Vincents hübsches Gesicht zu sehen, wie es jeden Morgen erneut erstrahlte, wenn er die Tasse auf seiner Tischplatte erspähte, war Adam Belohnung genug. Er mochte es, wie Vincent seine langen Finger um die uralte Tasse schlang und besonders jetzt in den kälteren Monaten seine weichen Hände wärmte, wie ein zufriedenes Lächeln um seine vollen Lippen spielte, nachdem er einen Schluck getrunken und den Kaffee als gut befunden hatte. Wie er manchmal, wenn er gedankenverloren über einer Mappe brütete, abwesend den Rand der Tasse streichelte, als wäre es die Hand seines Liebhabers. Ja, okay. Adam war dann ja eben auch nur ein Mensch und wenn er eben eine halbe Stunde früher aufstehen musste als üblich, um Vincent pünktlich sein Käffchen hinzustellen, dann war das halt so. Es war dann ja doch auch egoistisch. Er wollte halt dieses schöne Lächeln sehen. Das war doch okay, solange er es keinem erzählte. Ging ja niemanden was an, dass er vielleicht einen Müh zu viel über seinen Kollegen nachdachte. War im Prinzip ja auch wurscht. Aber heute zumindest hat er sein Versprechen von gestern Abend gehalten. Er war eben nicht früher aufgestanden, war nicht noch beim Konsum um die Ecke rangefahren, um Hafermilch zu kaufen und hatte nicht noch extra die olle Tasse mit der Maus drauf abgespült, um sie dann mit Kaffee zu befüllen. Nein, er hatte, so lang wie für ihn möglich, ausgeschlafen und schlappte nun pünktlich um 8 ins Büro. Er nickte seinen Kollegen links und rechts zu, murmelte ein schläfriges »Guten Morgen« in die Runde ihrer Sitzgruppe und warf dann seine Tasche neben seinem Stuhl ab und wurde stutzig. Auf seiner Seite vom Tisch stand die dunkelblaue Tasse, die er an seinem ersten Tag auf das Revier mitgebracht und seitdem nie wieder mit nach Hause genommen hatte. Sie war bis zum Rand gefüllt mit frischem, heißem Kaffee, natürlich schwarz. Vor der Tasse auf der Tischplatte klebte außerdem ein knallgrünes Post-it. »Ich mag dich auch. V.« Vielen Dank fürs Anhören. Lust auf noch mehr Fanfics und Podfics? Alle meine Geschichten findet ihr auf archiveofourown.org/users/ironandsilver mit 2 R am Ende.